mir noch diesen einen Rapper, doch sie wissen nicht, was in der Fassade steckt. Zu kämpfen denn zuerst, mein Blut wieder leckst, jeden Tag weiter machst, bis du fast verreckst. Die stehen hinter mir, doch hinterm Rücken sind sie am Lästern. Hör dir mal Sila an, einer der schlechtesten Rappern. Aber ich scheiß auf euch, all ihr kleinen Neider. Egal was ihr auch immer sagt, ich mach immer weiter. Diesen Album hier ist nichts frei erfunden. Trotzdem ist es mir ziemlich gut gelungen. Der zieht sich heute einen anderen hoch. Hinterher ficken sie dich, dafür immer noch. Ich zieh mein Ding hier auch alleine durch. Ohne Stress zu machen, ohne Furcht. Ich heb mich jetzt von den ganzen ab. Geh erstmal auf den Schacht, weil ich auf euch kack.